Thema: Spannung und Entspannung. Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Das Abitur ist eine komplexe Abschlussprüfung, von der im Leben eines jungen Menschen so vieles abhängt. Letztendlich entscheiden die Abiturnoten über unsere Zukunftschancen in einer Wettbewerbsgesellschaft. Kein Wunder, dass die Zeit vor und während des Abiturs eine besonders spannende Zeit ist. Es ist völlig normal, dass Abiturienten beim Gedanken an die Prüfung an Stresssymptomen leiden. Man kann aber etwas gegen Prüfungsangst und Lampenfieber tun. Ich habe mir einen Lernplan in allen Abiturfächern aufgestellt. Dabei habe ich darauf geachtet, dass er realistisch ist. Ich habe ihn schriftlich festgehalten, den Lernstoff eingeteilt und jeden Tag ein Häkchen gemacht. Diese Technik hatte eine beruhigende und motivierende Wirkung auf mich, weil ich wusste, dass ich alle Prüfungsthemen rechtzeitig durcharbeiten kann, wenn ich mich an den Lernplan halte. Dabei bin ich pedantisch vorgegangen und habe den Lernstoff am Vortag stets wiederholt. Ich finde, das ist eine super Lerntechnik, besonders in Geschichte und Literatur. Mit ein paar Freunden habe ich eine Lerngruppe gebildet, um uns immer wieder gegenseitig abzufragen. Naja, ehrlich gesagt hat das nicht immer funktioniert. Am Ende haben wir uns nur gegenseitig gestresst. Wie alle anderen Prüflinge war ich dann in den Stunden vor der schriftlichen Prüfung besonders nervös. Ich aß ein gutes Frühstück und machte mich bereits frühzeitig auf den Weg in die Schule. Am Prüfungstag sollte man nicht mehr lernen, sagten meine Eltern. Und dann war es soweit. Wir betraten das Klassenzimmer und nahmen Platz, ganz so wie die Abiturienten auf Bild 1. Fast wäre ich in Panik geraten. Langsam einatmen, die Luft für ein paar Sekunden anhalten und wieder ausatmen, hieß es. Dabei schloss ich die Augen und dachte an etwas Positives. Das war besser, als leichte Beruhigungsmittel zu nehmen, die einen schlapp machen können. Als wir die Tests ausgeteilt bekamen, war ich schon total ruhig und konzentriert. Und dann die riesengroße Überraschung. Es war gar nicht so schwer, wie ich befürchtet hatte. Ich schätze, Abiturienten sind erstklassige Lebenskünstler. Sie lernen nur für den Tag des Tests. Nachdem sie den hinter sich gebracht haben, gehen sie raus und versuchen, alles zu vergessen. Das nennt sich Bulimie-Lernen. Schließlich kommt der Tag, wo man auch die letzten Klausuren geschrieben und auch die mündlichen Prüfungen erfolgreich abgelegt hat. Die neu gewonnene Freiheit sollten Prüflinge in vollen Zügen genießen. Das haben wir wohl nach all den schlaflosen Nächten verdient. Das Abi muss richtig gefeiert werden, wie auf Bild 2. Ich wünsche mir außerdem eine Abi-Reise mit meiner Clique an einem Partyort am Bolloton. Wir sind echte Party-Animals, die die Nacht zum Tag machen und eine unvergessliche Zeit in den angesagtesten Clubs verbringen wollen. In den letzten 3 bis 4 Monaten hatten wir ja für solche Events keine Zeit. Lernen ging vor. Über das Danach brauchen wir uns noch keine Gedanken zu machen. Es wird sich ja erst Ende Juli herausstellen, wer von uns an welcher Uni studieren wird.